1. Zu Gina Zeet Word DM Voke AUS DM Butch Mos Vorge Leeson, Wobe Festgestellt Word, Das Ammonite und Moabiter Niemals Teil der Gemin Gottsein Dürften. 2. Dies Begrundet Sich darauf, Das SIE den Israeliten Weder Nerung noch Wasser Anboten und Stat dessen Beileman Hueten, MSIE zu Verfluchen, Dicen Flutsch Jedoch Verwandelt und Sir Gott in einen Siegen. 3. Nachdem SIE Diocese Jesetz Vernommen hatten, Trenton SIE Alfremden von der Gemeinschaft Israels AB. 4. Zuvor hat Jedoch der Priester Elgesib, ein Verwandter Tobias, der für die Kammern des Tempels Gott zuständig war, diesem ein Gross Kammer eingerichtet. 5. Dies Raumlichkeiten wären Jedoch traditionell für die Aufbewahrung von Speisapfen, Weihrauch, Tempelgeräten, DM Zenten von Getreid, Wein und also den Abgaben für Leviten, Sangen, Torhüten und Priesten bestimmt. 6. Waren Dieser Irenis befand ICH Mihin nicht in Jerusalem, DA ICH im Zweihund 30 den Regierungsjahr des Königs Artaxerxes von Babylon zum König Jiriest war, nach einiger Zeit bat ICH in Jedoch die Erlaubnisse Rucker. 7. Als ICH schließlich nach Jerusalem zu Rückkehrt, bemerkt ICH die Schwerwiegen du Betretung, die Elgesib begann gen hat, in dem Tobia ein Kammer in den Vorhofen des Gotteshauses zur Verfügung stellte. 8. Dies Erzent mich zu tiefst, weshalb ICH samtlich Haushaltsgenstand Tobias aus der Kammer entfernen ließ. 9. Anschließend ordnet ICH die Reinigung der Kammern und brach danach die Geräte des Gotteshauses, die Speisapfer und den Weihrauch wieder in ihren Vorgesehenenplatz zurück. 10. Des Weiteren stellte ICH fest, dass die Abgaben für die Leviten nicht entrichtet worden wären, was dazu führte, dass die Leviten und Sänger, die für den Tempeldienst zuständig wären, auf ihr jüdischen Landgüter zurückgekehrt wären. 11. Daraufhin ruht ICH die Verent Wörtlichen und fragte, warum wird der Tempel Gottes Vernick lassigt? Anschließend versammelte ICH SIE und setzte SIE wieder in ihr Amter ein. 12. Daraufhin brachten Aljuden den Zenten von Getreid, Wein und all in die Voritskammern des Tempels. 13. ICH setzte den Priester Selemger, den Schriftgelehrten Zadok und den Leviten Pediger als Verwalter der Voritskammern ein, unterstützt von Hanan, DM Sohn Sackers und Enkel Matanges, den dies Personen Worden als Vertrauenswürdig erachtet und Wären für die Verteilung an ihr Bruder Verent Wörtlich. 14. Mein Gott, gedenk mir dieser Taten und losch nicht aus deinem Gedächtnis die Gutenwerk, die ICH für den Tempel und den Dienst deines Gottes vollbracht habe. 15. In Gina Zeet beobachtet ICH in Judah, wie menschen am Sabbat wein kelteten, Getreid einbrachten und Esel mit wein, Trauben, Fagen soe andren wären beluden, msie nach Jerusalem zu transportieren. ICH ermahnt SIE Zudem, wenn SIE Lebensmittel verkauften. 16. Auch die in Jerusalem an Sassigen Tyria brachten Fiesche und diverse ander wären in die Stadten verkauften dies am Sabbat und die Juden. 17. Daraufhin tadelte ICH die Judischen Adligen und fragte SIE, wie konnte nur so unrecht handeln und den Sabbat in Tweihen? 18. Haben ihr Vorfahren nicht anlich gehandelt, so dass unser Gott all Diocese Unglück über uns und die Stadt bracht. Jedoch steigert den Zorn Gottes über Israel, indem weiterhin den Sabbat in Tweit. 19. So bald es vor dem Sabbatenbruch in den Toren Dunkel Word, befahl ICH, die Türen zu schließen und SIE erst nach dem Sabbat wieder zu öffnen. Zudem postiert ICH einige meiner Diener und den Toren, sich zu stellen, dass Sabbatag kein Wehren in die Stadt gelangten. 20. Daraufhin verbrachten die Korflut und Handler verschiedenste Wehren eine oder zweimal die Nacht außerhalb Jerusalems. 21. ICH ermahnt SIE daraufhin und sagt, warum verbringt die Nacht vor der Mauer? Wenn dies noch einmal tat, wird ICH persönlich gegen euch vorgehen. Von diesem Zeitpunkten kamen SIE am Sabbat nicht mehr. 22. Zudem weiß ICH die Leviten, sich zu reinigen und anschließend die Tor zu bewachen, den Sabbatag zu heiligen. Mein Gott, gedenk auch dieser Tat und erbarm dich meiner Gemis deiner großen Gnade. 23. Zu dieser Zeit suchte ICH auch Jean Juden auf, die Frauen aus Ashdod, Ammon und Moab geheiratet hatten. 24. Die Kinder dieser Ehen sprachen zur Hafte askte deitisch oder die Sprach des Jewelligen Volks und waren nicht in der Lage, Judäisch zu sprechen. 25. Ich tadelte und verflucht sie, schlug einige der Männer und riss ihnen die Haare aus, wobei ich sie bei Gott beschwor, sollt ihr tochter nicht ihren Sohnen geben und kein ihre tochter für ihr Sohn oder für euch selbst nehmen. 26. Hat nicht König Salomo von Israel ihretwegen gesündigt. Obwohl unter allen Volken einzigartig war und von Gott geliebt wurde, so dass Gott in seinem König über ganz Israel machte, beförten in denen die ausländischen Frauen zur Sünde. 27. Sollen wir nun von euch erfahren, dass Diocese gross unrecht begett und euch an serem Gott versündigt, indem ausländische Frauen heiratet. 28. Eine der Son Gijardas, des Sohns des Hohen Priesters Elgesib, war ein Schwieges und des Horonites Sanballat, die sein Vertrieb ich, in aus der Gemeinschaft zu entfernen. 29. Mein Gott, gedenk ihre Verfallungen, die Reinheit des Priestertums und die Heiligen Pflichten der Priester und Leviten beantragten. 30. Auf dies Weise reinigte ich sie von allen fremden Einflüssen und legte die Dienstordnung für Priester und Leviten gemäß ihren Jewelligen aufgeben fest. 31. Ich regelt auch die pünktliche Lieferung des Holzes und der Erstlingsgaben. Mein Gott, gedenk mir diese Taten zu meinem Wohl.